Hi and a beautiful good morning. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. So what else did you fasten your thoughts on? Woran musst du deine Gedanken noch festmachen? Oh, look, the passion said what's respectful. Schau, die Passion sagt, was respektvoll ist. You know, think about the respectful and honorable is kind of related to each other. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, hängen respektvoll und ehrenhaft irgendwie zusammen. How much have we so easily thought disrespectful thoughts? Wie oft haben wir so leicht respektlose Gedanken? Not only disrespectful thoughts about other people. Nicht nur respektlose Gedanken über andere Menschen. But are you ready for a little shocker? Aber bist du bereit für einen kleinen Schocker? Disrespectful thoughts about ourselves. Geringschätzige Gedanken über uns selbst. You know, I know so many people, they only look at themselves in the natural. Ich kenne so viele Menschen, die nur auf sich selbst im Natürlichen schauen. Now some of them are extremely pride because they see themselves in their own gifts, talents and their successes. Nun, einige von ihnen sind extrem stolz, weil sie sich in ihren eigenen Gaben, Talenten und ihren Erfolg sehen. But others only don't have those gifts and successes and talents, so they see themselves really bad. Aber andere haben diese Gaben, Erfolge und Talente nicht, also betrachten sie sich wirklich als schlecht. That's why we have to learn to see ourselves in Jesus Christ and not in ourselves. Deshalb müssen wir lernen, uns in Jesus Christus zu sehen und nicht in uns selbst. Nobody who thinks about himself as a new creation in Christ Jesus. Niemand, der über sich selbst als eine neue Schöpfung in Christus Jesus nachdenkt. And actually focuses his thoughts continually on that. Und seine Gedanken tatsächlich ständig darauf richtet. Because that's what we are told here. Darauf wird uns hier hingewiesen. Nobody can think a disrespectful thought about himself that way. Niemand kann auf diese Weise einen geringschätzigen Gedanken über sich selbst denken. Think about this. Denk darüber nach. If I'm one spirit with Christ, which the Bible clearly tells us in 1 Corinthians 6. Wenn ich mit Christus eins bin, was die Bibel in 1. Korinther 6, Vers 17 klar sagt. If I'm a new creation in Jesus Christ. Wenn ich eine neue Schöpfung in Jesus Christus bin. That means if I think of myself in a respectful way. Bedeutet das, wenn ich geringschätzig über mich denke, I also think about God in a disrespectful way. Denke ich auch respektlos über Gott. Because then I'm saying, Jesus, the work that you did in me, I actually don't really agree on. Denn dann sage ich, Jesus, mit dem Werk, das du in mir getan hast, bin ich eigentlich nicht einverstanden. So the key is we have to think about ourselves the way God thinks about ourselves. Der Schlüssel ist also, dass wir über uns so denken müssen, wie Gott über uns denkt. And God thinks respectfully about me. Und Gott denkt respektvoll über mich. Because that's why he put me inside of Jesus Christ, so I can see myself in a different way. Denn deshalb hat mich in Jesus Christus hineingelegt, damit ich mich anders sehen kann. Then he continues whatever is pure. Dann macht weiter, was rein ist. Ooh, how many impure thoughts try to creep into our hearts all day long. Ooh, wie viele unreine Gedanken versuchen sich den ganzen Tag über in unser Herz zu schleichen. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? That whenever we think of pure and impure, we think of sexual thoughts. Immer wenn wir an rein und unrein denken, denken wir an sexuelle Gedanken. And I think that's very wrong. Und ich denke, das ist sehr falsch. Because of course it includes that. Natürlich gehört das dazu. But that's not the only meaning of it. Aber das ist nicht die einzige Bedeutung, die es hat. You know, it actually in the original Greek. Weißt du, im griechischen Original. The word means to think about something in a reverence, in a sacred way. Bedeutet das Wort, dass man über etwas ehrfürchtig nachdenkt, auf eine heilige Art und Weise. Without any fault. Ohne jeden Fehler. So purity has something to do with a lifestyle. Reinheit hat also etwas mit einem Lebensstil zu tun. Pure from the love of money. Rein von der Liebe zum Geld. Pure from unforgiveness. Rein von Unversöhnlichkeit. Pure from selfishness. Rein von Selbstsucht. So as we think about things, thoughts that are actually pure promote purity. Wenn wir also darüber nachdenken, fördern Gedanken, die tatsächlich rein sind, die Reinheit. Again, who is the most pure person you could ever imagine? Noch einmal, wer ist die reinste Person, die du dir vorstellen kannst? Isn't that our beloved Jesus? Ist es nicht unser geliebter Jesus? So that means? Das bedeutet also, we need to think about Jesus constantly. He is the standard for purity. Dass wir ständig über Jesus nachdenken müssen. Er ist der Maßstab für Reinheit. Look, he continues after, says we have to continue to think about what is pure. Schau, er fährt fort, Nachdem er gesagt hat, dass wir ständig darüber nachdenken müssen, was rein ist. The next word that he uses here. Das nächste Wort, das er hier benutzt. Is holy. Ist heilig. Now, when we talk about holy, we have so many different ideas, don't we? Wenn wir von heilig reden, haben wir so viele verschiedene Vorstellungen, nicht wahr? You know, I learned something that there are so many vocabularies that we've never changed the definition when we came into the kingdom. Ich habe etwas gelernt. Es gibt so viele Vokabeln, deren Definition wir nicht verändert haben, als wir in das Reich Gottes kamen. But everything changes when we come into the kingdom, including the definition of words. Aber alles ändert sich, wenn wir ins Reich Gottes kommen, auch die Definition der Wörter. When the word talks about holy, it means about separated for a specific purpose. Wenn die Bibel von heilig redet, bedeutet das so viel wie für einen bestimmten Zweck abgesondert. Of course, we start with thinking about holy, holy, holy is the Lord. Natürlich fangen wir damit an, darüber nachzudenken, wie heilig, heilig, heilig der Herr ist. But you also have to think about yourself as holy because Jesus made you holy, not your good works. Aber du musst auch darüber nachdenken, wie du selbst heilig bist, denn Jesus hat dich heilig gemacht, nicht deine guten Werke. What would be, was wäre, if you would fix your thoughts on you yourself seeing yourself holy? Wenn du deine Gedanken auf dich selbst richten würdest, dich selbst als heilig sehen würdest? You know, discussion with a Catholic priest that was very, very deep into Catholicism. Ich hatte eine Diskussion mit einem katholischen Priester, der sehr, sehr tief im Katholizismus verwurzelt war. And how excited he was that he one day had an audience with the Pope. Er war so aufgeregt, als er eines Tages eine Audienz beim Papst hatte. And then we began to talk about the saints. Und dann fingen wir an, über die Heiligen zu reden. And I said to him, und ich sagte zu ihm, I said, do you know what the difference is between Catholicism and the true Christian belief? Weißt du, was der Unterschied zwischen dem Katholizismus und dem wahren christlichen Glauben ist? That in Catholicism, only after you die, you have a chance to get holy. But in Christianity, you're already holy while you live on earth. Im Katholizismus hast du erst nach deinem Tod die Chance, heilig zu werden. Aber im Christentum bist du schon heilig, während du auf der Erde lebst. What might happen to you? Was mag mit dir geschehen? If you continuously put your thoughts on this truth. Wenn du deine Gedanken ständig auf folgende Wahrheit richtest. I am holy because the sacrifice of Jesus made me holy. Ich bin heilig, weil das Opfer Jesu mich heilig gemacht hat. See, people try to act holy in order to become holy before God, but that's not how it works. Die Menschen versuchen, sich heilig zu verhalten, um vor Gott heilig zu werden, aber so funktioniert das nicht. Once you continuously put your thoughts on how holy you are in Jesus Christ, you will naturally begin to act holy. Wenn du ständig deine Gedanken darauf richtest, wie heilig du in Jesus Christus bist, wirst du ganz natürlich anfangen, dich heilig zu verhalten. So, let's not focus on the works that we do, but let's focus on the thoughts that we think. Konzentrieren wir uns also nicht auf die Werke, die wir tun, sondern auf die Gedanken, die wir denken. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.